Und dann legen wir los. Yes. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 73 und wir nehmen heute am Samstag, den 11. Dezember 2021 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio in Pinneberg bei Hamburg. Und mir wieder zugeschaltet per Studiolink ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel in Wiesbaden. Hallo Sonja, grüß dich. Hallo Sascha, klingst so schmissig, was ist los? Ja, gegen Abend wird's dann wieder, werde ich wieder munterer. Das war direkt ein Vorwurf an mich. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Sonja, wie geht's dir? Was hast du so die letzten 4 Wochen seit der letzten Folge gemacht? Och, ich bin noch so an so einem halbgeheimen Projekt. Ich dokter ein bisschen an Bleistiftrocker rum, das werdet ihr dann alles sehen. Wenn es soweit ist, und es wird hoffentlich demnächst soweit sein. Ja, sonst nicht so viel, außer das übliche Arbeiten und ja, die ESC-Saison geht langsam los, deswegen nehmen wir jetzt hier auch zusammen auf, aber das kribbelt natürlich langsam auch. Was, ja. Was geht denn bei dir so ab? Bei mir geht jetzt im Moment auch so Arbeit, nach wie vor Homeoffice. Ich war, ja, man kann gar nicht sagen, jetzt zu Gast, jetzt am Montag bei den Kollegen vom Hör doch mal zu Podcast. Die haben die 150. Sendung. Die machen sozusagen alle 14 Tage einmal live und später dann in der Konserve. Ja, so ein, sie nennen sich selber ein Laber-Podcast mit Doppel-B. Und da war ich zu Gast bei Paula, Sarah und Frank. Die sitzen alle in Berlin. Und ich höre da eigentlich regelmäßig live zu. Also ich bin da gar nicht so dieser Konservenhörer dieses Podcast. Und die haben im Zuge dessen, dass sie dann dieses kleine Jubiläum hatten, gab es dann die Möglichkeit, in einer Call-In-Situation dann auch mit den dreien zu sprechen, ihnen zu gratulieren. Ja, das war aber ganz, ganz witzig. Die machen das, glaube ich, jetzt auch so, glaube ich, schon ein bisschen länger, als es den ESC Green Room gibt. Ich glaube, so 2015 oder so haben sie angefangen. Und das war sozusagen jetzt im Moment so mein kleines Highlight. Ja, ich bereite mich auch so ein bisschen auf Weihnachten vor. Und wie du schon sagst, es kribbelt langsam. Es geht langsam los mit dem Eurovision Song Contest. Ich glaube, so vor einer Woche haben wir, glaube ich, über Termine und wann wir denn mal aufnehmen wollen und so. Und das ist eigentlich mittlerweile jetzt so ein bisschen typisch für unseren Podcast. Irgendwie denkt man immer erstmal so, eigentlich gibt es doch im Moment noch gar nichts und so. Und dann guckt man hier nochmal und da nochmal. Und wir haben, glaube ich, aber jetzt ganz schön schöne Schwerpunkte gefunden, wo wir jetzt mal so ein bisschen unser Auge drauf halten, Sonja. Ja, und es ist auch ein bisschen was reingetröpfelt, so unmittelbar, nachdem wir die letzte Folge beendet hatten eigentlich, ne? Also das heißt, da müssen wir noch ein bisschen was aufsammeln, was so passiert ist. Sonja, dann sammel doch mal auf. Da weiß ich gar nicht, an welcher Stelle ich jetzt anfangen soll. Das ist wahrscheinlich die richtige Stelle, um anzufangen, dass wir weitere Teilnehmer haben, die feststehen für den ESC, oder? Weil das war, glaube ich, tatsächlich am Tag, nachdem wir aufgenommen hatten und noch bevor unsere Folge dann wirklich rauskam, hieß es, tada, wir haben, wer waren die Nächsten? Die Nächsten waren Georgien, ne? Mit jetzt schon mein Lieblingsbandname Zirkus Mirkus. Zirkus Mirkus. Sind wir Fans, ohne zu wissen, was uns erwartet, oder? Von der Gruppe weiß man nicht so wahnsinnig viel, das stimmt. Es gibt allerdings diverse Singles, schon auf Spotify, auch auf YouTube. Wir setzen da mal irgendwas in die, auch mal von denen in die Shownotes. Ich weiß nicht, ob du da schon mal ein paar Sachen gehört hast, die sind ja so bisschen Indie, bisschen chillig, also dann sind da so, ich glaube noch so, ja, auch so Zirkussachen sind schon auch dabei, aber eher so ein bisschen Indie chillig oder wie würdest du das einschätzen? Ja, schon, wobei ich versuche immer mich gar nicht so viel mit dem zu beschäftigen, was die Künstler bis dahin gemacht haben. Mhm. Weil darum geht es ja nicht. Es geht ja dann um diesen einen Beitrag, den man bekommt und gerade diesen Leuten, also die verstehen sich ja irgendwie als Künstlerkollektiv oder so, wir wissen ja noch gar nicht, wer da wirklich dann kommt am Ende. gerade denen traue ich zu, dass sie was komplett anderes am Ende machen. Dass sie sich im Zweifel auch dahinstellen und uns die Gebrauchsanleitung von einem Dosenöffner irgendwie vorsingen. Also so wirken die auf mich einfach so noch. Wir wissen nicht, was kommt, aber es wird auf irgendeine Art unterhaltsam werden. Also ich habe mir auch den schönen Satz rausgeschrieben aus ihrer Selbstbeschreibung, den muss ich ablesen, weil also das kann man sich weder ausdenken noch merken. Ein Eckpfeiler ihrer Philosophie liegt darin, musikalische Strukturen komplett zu vernachlässigen. Freue ich mich. Das ist entweder letzter Platz im Semi oder es ist Top 5. Also dann gab es ja auch noch irgendwie eine E-Mail-Adresse, in der man ihnen Fragen stellen konnte und offenbar haben das dann ein paar Leute gemacht und dann haben sie ein Video aufgenommen, in dem sie diese Fragen mehr oder weniger beantworten, sagen wir es mal so. Also da waren sie selbst aber auch nur verpixelt zu sehen. Gott, ich hoffe so, dass die auch verpixelt dann in Turin rumlaufen oder dass es so Zoom-Interviews geben und dabei auch verpixelt sind oder so. Und es war wirklich, auf egal welche Frage kam, es war immer zuerst mal die Antwort, sehr gute Frage, vielen Dank. Also da ist schon viel Kunst dabei, so insgesamt. Und dann auch so Sachen wie, ja, wir sind gefragt worden, warum wir keinen Twitter-Account haben. Wir hatten keine gute Antwort darauf. Also haben wir jetzt einen Twitter-Account. ich glaube, die werden uns noch sehr unterhalten, ohne zu wissen, was uns da jetzt am Ende auf der Bühne erwartet. Aber das wird, glaube ich, witzig. Ich habe alleine schon in der Dauerschleife dieses Ankündigungsvideo mit diesem Typen, der da mit seiner Ukulele bling, und dann Zirkus Mirkus. Und der redet dann eben auf Georgisch mit englischem Untertitel. Und aber ich glaube, dieses Y at Zirkus Mirkus, das haben sie von uns abgeguckt, so mit unserem Kundendienst at escgreenroom.de. Also da haben die bei uns, glaube ich, abgeguckt, ne? Mit Sicherheit, wir kriegen ja auch ähnliche Fragen. Ja, genau. Das stimmt. Das wäre eigentlich ein geiler Klingelton. Ja, aber Y at zirkusmirkus.de ist schon sehr, sehr geil. Ja. Aber ja, ich muss da waren schon, kreative Menschen am Start. Ja, ich muss schon sagen, also Georgien zeichnet sich ja schon auch immer eher dadurch aus, dass sie auch ja gar nicht so danach gehen, was könnte jetzt beim ESC gut ankommen, sondern die haben einfach auch oft gute Musiker und auch so Musikstile, ja, die dann mitunter manchmal nicht so wirklich dann in diesen Wettbewerb passen, aber die einfach, ist einfach gute Musik. Und das schätze ich eigentlich an dem Land auch immer sehr. Und ich bin auch mal sehr, sehr gespannt. Also das ist halt, das ist schon cool. Das finde ich auch. Ich fühle mich jetzt schon entertained, ohne dass wirklich viel passiert ist. Ja, genau, genau. Wollen wir mal hoffen, dass wir nicht enttäuscht werden. Na gut, nächster Act. Mhm. Wir hätten noch Bulgarien. Und ich weiß, dass du da per se enttäuscht bist, weil es nicht nochmal Victoria ist. Ja, ja. War aber auch nicht zu erwarten. Da können wir jetzt nichts machen. Ja, wir haben eine Rockband. Was will man machen, ne? Da werden noch ein paar mehr kommen, gehe ich immer davon aus. Mhm. Mit dem super langweiligen Namen Intelligent Music Project. Also wer auf die Idee kommt, also mal ganz im Ernst, ey. Da, ich sag's dir, ungehört, ungesehen, frag einfach den Bassisten, wie seine Schwiegermutter mit Mädchennamen heißt. Dann hast du einen besseren Bandnamen als Intelligent Music Project. Aber na gut, so haben sie sich genannt. Was willst du machen? Und Premiere, wir haben den allerersten Song. Sie haben nämlich auch schon ihren Song veröffentlicht, Intention, den ich nicht wirklich besonders finde, muss ich gestehen. Das ist halt so typischer Rock, ich will immer nicht sagen Altmännerrock, aber so ein bisschen kommen die mir schon vor, wie die da in ihren eigenen Bandshirts stehen und da ihre relativ generische Rocknummer da so runterspielen. Es ist okay, es wird mich nicht stören, aber es haut mich jetzt auch komplett nicht vom Hocker. Ist es bei dir irgendwie anders? Nö, ich hatte beim Hören zwei Dinge. Das eine ist, ach Mensch, die Scorpions gibt's doch schon. Also und das zweite war, naja, der bulgarische Sender ist ja auch eher monetär oft klamm und die wollen wahrscheinlich nicht gewinnen. Die wollen wahrscheinlich irgendwie mit einer guten Band da antreten, aber ich glaube, ja, also es ist natürlich zu vermuten, dass eine ganze Handvoll von Rockbands jetzt auch wieder antreten werden, nachdem ja Måneskin den ESC letztes Jahr dieses Jahr gewonnen haben. Und insofern, ja, wird das, glaube ich, nicht die einzige Rockband bleiben. Aber mich hat's jetzt auch wirklich nicht. Ich habe erst bei dem Video habe ich so gedacht, oh, das sind ja aber mehr als sechs, aber die haben, glaube ich, so Spiegel links und rechts. Also insofern war das dann so ein bisschen so verlängert. Aber ja, also ist natürlich schön. Es ist auch sehr selten, weil Bulgarien gehört eigentlich zu den Ländern, die eigentlich weit nach der Deadline erst sozusagen ihren Beitrag veröffentlichen. Das stimmt. Ja. Und Bulgarien ist dieses Mal das erste Mal dran. Sonst ist ja eigentlich eher so Zypern ganz früh dran. Die melden sich ja dann immer schon im Sommer mit, zumindest mit ihrem Sänger. Aber das hat jetzt Bulgarien jetzt so ein bisschen vorausgenommen. Die Gruppe war ja schon, ich glaube, im Sommer auch schon mal so gerüchteweise im Gespräch. Das kann man dann immer nicht ganz so ernst nehmen, aber in dem Falle hat sich's ja dann eigentlich auch bewahrheitet. Ja, wir kennen es jetzt, wir kennen das Lied auch und es wird sicherlich nicht, im Moment ist es noch in der Top 2 oder so. Aber Top 1. Oder Top 1, so. Ich glaube, die App funktioniert noch gar nicht. Ich habe neulich mal geguckt, ob man schon seine Top eingeben kann, weil ich dachte, dann habe ich ja schon mal eine 1. Aber. Ja, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber ja, wir warten mal auf die Dinge, die da noch kommen. Aber ich glaube, wir werden nicht nach Sofia fahren übernächstes Jahr. Aber ach, ich finde, die sehen auch so klischee-mäßig aus, wie so busy gealterte Rocker, ne? Also ich habe die gesehen und dachte, weil ich weiß nicht, ob du Rolling Stone kennst, also das Magazin, und das in letzter Zeit mal durchgeblättert hast. Ich blätter das irgendwie alle 2 Jahre mal durch und denke mir dann so, ey, wer liest denn sowas noch? Wer ist denn Zielgruppe dafür? Und dann habe ich diese Männer da in dem Video gesehen und dachte, ja, genau das ist die Zielgruppe dafür. Das sind die, die das auch tatsächlich noch lesen. Und ja, ach, ich weiß nicht. Aber ja, meinetwegen. Aber das ist so weit entfernt von Måneskin. Ja, da kannst du auch eine Chanson-Sängerin hinstellen. Und die dritte im Bunde. Die Niederlande waren auch schon schnell dabei und haben uns zumindest die Künstlerin vorgestellt. Einen Song haben wir noch nicht. S10, da kann ich schon gleich wieder den nächsten Rant machen mit, Alter, denkt euch doch mal gescheite Namen aus. Das ist, wer will denn, wer nennt sich denn wie eine S-Bahn? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, jedenfalls, wie heißt die, Stien? Ich weiß gar nicht, ob man, also jetzt ist mein Niederländisch wieder so schlecht, aber jedenfalls, das S leitet sich dann auch von ihrem Vornamen ab, gehe ich mal stark davon aus. 21 ist sie erst, hat aber auch schon mehrere Alben rausgebracht, in die ich auch in diesem Fall noch nicht reingehört habe, weil ich dachte, das, was am Ende kommt, ist wahrscheinlich eh ganz anders. Wenn du schon was gehört hast, darfst du gerne gleich was ausführen. Aber ansonsten warten wir mal ab. Also die Niederlande hat ja wirklich ein gutes Händchen gehabt in den letzten Jahren. Deswegen bin ich da immer schon gespannt, was kommt. Und wenn sie jetzt noch sich trauen, in der Landessprache zu singen, muss nicht funktionieren, kann aber funktionieren. Also bin ich sehr gespannt. Ja, ich habe tatsächlich bei Spotify mir diverse, es gibt auch schon so ein paar Alben von ihr. Ja, man sagt, sie macht Rap, sie macht auch ein bisschen Hip-Hop. Alternative-Pop-Songs steht da auch noch irgendwo in den Texten. Ist auch wieder sehr chillig. Und sie hat wohl so eine Geschichte mit Depressionen, Psychosen und so, was sie wohl auch in ihren Songs wohl teilweise auch mit verarbeitet. Ja, also auch ein Mädel mit wahrscheinlich ein bisschen schwerer Geschichte. Dieser Name S10 finde ich immer ein bisschen komisch, weil wenn man nur schon alleine das mal googeln will, dann kommt man immer erstmal, wird man immer zu irgendwelchen technischen Geräten. Und wenn man dann aber Estienne irgendwie Eurovision, dann findet man sie. So, das ist immer so irgendwie so Popsongs mit Zahlen oder wo dann statt einem I ein Ausrufezeichen ist, ist immer schwierig. Also da wird man schwer auf. Grüße, Liebes, ist das. Genau. Ja, hier diese Ogin auch aus den Niederlanden. Ach, die hatten oh doch Gott, auch so ja, eine, mit dieser 3. Ja. Die hatten doch auch dann irgendwie so, das ist immer schwer zu finden. Da würde ich von abraten, wenn man es ist nicht nur schwer zu finden, es sieht auch scheiße aus. Ja, also freue ich mich auch drauf, aber auch, du hast ja vorhin schon gesagt, man muss natürlich immer erstmal abwarten, was da kommt, aber das ist schon mal, es ist immer ganz spannend, finde ich, wenn so ein Künstler bekannt gegeben wird und es gibt dann auch tatsächlich schon irgendwo so eine Diskografie mit Alben, also nicht nur mit Singles, sondern dass derjenige auch schon ein bisschen was gemacht hat. Sie hat sich da wohl auch ziemlich reingehängt, schon die letzten Jahre, dass sie mal bei Eurovision dabei ist. jetzt hat es irgendwie geklappt und ich freue mich da sehr drauf. Da kommt, glaube ich, schöne Musik auf uns zu. Das glaube ich schon. Ja, jetzt ist sie unter Druck. Jetzt haben wir sie schon ein bisschen vorab gehypt. Jetzt muss da auch was kommen. Ja, ich glaube aber, dass da wirklich was kommt. Ich habe noch was gefunden, wo sie bei einer Radiostation auch was gesungen hat. Das stelle ich euch auch nochmal in die Shownotes. Da kann man so ein bisschen auch hören, ob sie auch live singen kann und das kann sie. Und ich glaube, das wird schön, das wird gut. Ich glaube, wir bleiben doch dann auch gleich mal ein bisschen bei der Musik, und zwar Musik aus dem ESC-Land. Da haben wir ja auch so einiges in der Liste. Ja, das heißt, du spielst den Ball wieder zu mir rüber und ich fange gleich mal mit The Roop an. Das tue ich auch deswegen, weil, also muss man dazu sagen, eigentlich hätten wir heute gerne vormittags aufgenommen, das war der ursprüngliche Plan. Und dann habe ich für den Vormittag einen Interviewtermin mit The Roop an Land gezogen und habe dich vertröstet auf den Abend. Aber hat sich gelohnt, war sehr nett, hat Spaß gemacht. Werdet ihr dann bei bleistiftrocker.de demnächst lesen können. Die hatten ja auch eine neue Single. Das war auch so ein bisschen der Aufhänger. Das war der erste Aufhänger, warum ich mit ihnen sprechen wollte. Der zweite Aufhänger war nicht so schön, weil eigentlich wäre ja vergangene Woche das Songfestivalfest in Amsterdam gewesen mit den ganz vielen ehemaligen ESC-Künstlern, wo ich auch sehr gerne hingefahren wäre, ich auf eine Presserunde gehofft hätte, so wie es auch beim ESC-Konzert immer ist. Und ja, als dann alles abgesagt wurde, dachte ich, wen hätte ich denn gern getroffen aus der Liste? Und dachte, dann frage ich mal so bei The Roop an, und es hat wunderbar geklappt. Ja, natürlich ein bisschen über den ESC gesprochen, aber auch über die neue Single Oh My Goddable. Ist draußen seit dem 26. November und ist auch wirklich ihre erste Single seit jetzt den ESC-Songs, also in dem Fall seit Diskothek. Ich mag das total, weil es wieder so typisch The Roop ist und sie sich auch wieder mehr ausgedacht haben als nur einen Song. Also da ist ja auch, wenn man sich das Video mal anguckt, sie stehen da wie Statuen und dann gibt's wieder so typische Handbewegungen. Also sie machen so diesen Scream, machen sie nach, dieses berühmte Kunstwerk und so. Also die denken sich da schon immer einiges aus zu so einem Song. Und dazu habe ich sie auch gefragt, so von wegen dieses, ist das für euch immer so ein komplettes visuelles Konzept, was dazugehört? Und sie meinten ja auf jeden Fall, das ist, für sie ist quasi der Song so eine Süßigkeit, also ein Bonbon oder so, und das packt man dann nett in Papier ein und dann packt man das vielleicht noch nett in eine Box ein und dann ist das so ein Gesamterlebnis. Und das fand ich eigentlich ein schönes Bild. Das fand ich sehr passend, so nehme ich das auch wahr. Also so war das natürlich, wir kennen ja die beiden ESC-Songs, die sie da hatten. Das war ja auch immer durchchoreografiert mit On Fire schon, mit diesen lustigen Dance-Moves und auch, was sie da schon so mit den Fingern da rumgemacht haben und so. Und das ging ja dann weiter mit Diskothek, allein schon mit diesen gelben Outfits und allem. Finde, da reiht sich die neue Single jetzt auch echt gut ein. Ja, ich finde sie auch super. Also da haben sie so ein bisschen auch gezeigt, sie sind nicht so ein One-Hit-Wonder, sondern sie können da auch Nachfolgegeschichten auch drauflegen. Also da kommt, glaube ich, noch eine ganze Menge geiles Zeug von denen, glaube ich. Das ist schon sehr schön. Jetzt waren sie ja auch vor ein paar Wochen in Köln bei so einem Fanclub-Treffen dabei. Also ja, sind ja auch in einem, ja, da waren sie ja auch richtig. In der ESC-Bubble ja auch immer noch beliebt. Schließen ja auch selbst nicht aus. Vielleicht kommen sie nochmal zurück zum ESC oder so. Sagen sie auch immer, also wenn man allein schon zu Fanclub-Treffen geht, wenn man zu diesem Songfestival-Fest in Amsterdam gehen würde, dann ist das ja auch was, dass man irgendwie stolz ist auf diese ESC-Teilnahme und sich da auch als Teil fühlt und so. Das Gefühl habe ich bei denen komplett. Also, dass die da nochmal irgendwie auftauchen oder zumindest im ESC-Kontext, wie auch immer, häufiger noch zu sehen sind, bestimmt. Und was ja auch so mit mein Lieblingsfakt ist, die haben ja tatsächlich die 12 Televoting-Punkte aus Deutschland abgeräumt, ne? Das waren nicht Måneskin oder so, das war The Roop. Und das ist witzig, weil da habe ich sie auch nochmal nachgefragt und sie haben gesagt, okay, als sie Diskothek geschrieben haben, haben sie sich so gesagt, the Germans are gonna like this. Und hatten damit halt vollkommen recht. Also auch, deswegen, gute Typen einfach. Also auch wenn man denen so social folgt, ja, irgendwie versuchen doch irgendwie so positiv zu bleiben und uns wirklich auch gutes Zeug zu liefern, so im kompletten Künstlerkontext. Und da passt Oh My Goddable auch super rein, finde ich. Ja, finde ich auch. Super Song. Super Song wäre die Frage, findest du, dass Dance Me von John Steers und Arilena Ara auch ein super Song ist? Ja, ich glaube, auch hier wieder so ein bisschen, So 80s Vibes. Das geht ist eine Nummer, die schön nach vorne geht. Der Fuß kommt mindestens ins Wippen und beides Sänger mit einer überragenden Stimme. Und es ist ja, mir gefällt das. Ich weiß gar nicht, wer jetzt genau mehr. Ich glaube, es ist eher Arilena Ara featuring John Steers. Ich glaube, so rum ist, genau, glaube ich, es auch ist, eher. Es ist von ihrem Album. Ja. Also sie hat ja ein Album gemacht, Pop Art heißt es. Das kam jetzt Anfang November raus. Und er war ja eh öfter in Albanien unterwegs und da in der Bubble auch. Und dann waren sie zusammen im Studio und haben das für ihr Album aufgenommen. Ja, ich finde das klasse, wenn auch so ESC-Teilnehmer, obwohl die beiden ja so eigentlich gar nicht sozusagen zusammengekommen sind, weil sie war ja nur für 2020 vorgesehen, er ja für beide Jahre. Und dass es dann doch irgendwie da auch zu so einer Kooperation gekommen ist, ganz, ganz große Klasse. Und ist, also mir gefällt das, ist wirklich eine ganz positive Nummer und ganz, ganz großartig. Hat mir jedenfalls sehr gut gefallen. Und bei John weiß man ja auch, der macht seinen Weg. Also der ist so talentiert und so gut drauf und ja, auf jeden Fall. Ja. Und was wir als nächstes auf der Liste hatten, würde ich dir überlassen. Das ist deine Kernkompetenz. Wir haben nämlich einen neuen Song von Victoria. Und Victoria hat einen neuen Song, The Worst. Da ist eigentlich, da gibt es ja einmal eine Studionummer und dann gibt es auf YouTube zumindest zwei Lieder, habe ich dort gefunden, Ugly Cry und dieses The Worst, das nennt sich The Next Page Session. Da spielt, sie singt das irgendwie in so einer Hotellobby oder in Hotelflur. Man sieht da immer so zwei Tänzer noch, ein Mann und eine Frau, die dann da auch noch so mittanzen. Ist ja eine ganz, ganz tolle Nummer wieder und ich habe diese Videos sicherlich nicht nur einmal geguckt. Und insofern das schöne Nummer und das gefällt mir wieder und ich freue mich nach wie vor, dass da auch schöne neue Nummern irgendwie auch von Victoria irgendwie halt kommen. Victoria ist ja übrigens auch zu sehen bei diesem bulgarischen Pärchen, was jetzt beim Junior ESC auch antritt. Da sieht man sie im Video, da singt sie wohl irgendwie auch so ein bisschen mit und unterstützt die beiden irgendwie halt auch so. Also da sieht man dann eben halt auch so Erwachsenen ESC unterstützt auch Junior ESC auch und da gibt es auch sozusagen zumindest im Video auch nochmal so ein kleines Wiedersehen von Victoria. Wie hat dir denn der Song gefallen? Ich fand den schön. Also natürlich ist es wieder sehr traurig und habe ich auch genauso erwartet. Das passt ja auch zu ihr, ne? Also es ist diese Stimme in ihrem Kopf, die irgendwie sagt, niemand interessiert sich für dich und so. Das ist schon, wo man denkt so, boah, die Arme, warum ist sie so traurig, ne? Aber natürlich super schön umgesetzt und es soll ja auch bald ein Album folgen, hieß es dazu. Weiß man immer nie, wie schnell sowas geht und in der heutigen Zeit haben ja Alben jetzt auch nicht mehr so die super Priorität. Aber mal sehen, wäre natürlich schön, da irgendwie mal ein bisschen mehr noch zu kriegen. Und ja, ich fand es noch bemerkenswert, dass sie irgendwie gesagt hat, dass der Song entstanden ist, als sie in Rotterdam war, in der vielen freien Zeit, als sie im Hotel rumgesessen hat. Ganz schön düstere Gedanken während des ESC gehabt scheinbar, ne? Aber ja, nee, finde ich auch gut, auf jeden Fall, ist eine starke Künstlerin. Und dann habe ich nochmal in die Liste mit aufgenommen, Kino hat auch etwas Neues gemacht und hat einen Song rausgebracht, A New Beginning. Da ist ja jetzt ein weiterer Künstler featuring Peder Elias. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich kannte den vorher tatsächlich nicht, das ist aber so ein junger norwegischer Sänger. Und ich habe jetzt nicht so ganz genau rauslesen können. Ich glaube, mit dem wollen sie jetzt wohl dauerhaft irgendwie halt auch was machen. Und ja, ich habe so ein bisschen so gedacht, den Fred kann man ja jetzt im Moment ja in dieser Single so gar nicht mehr raushören, dass sie so wahrscheinlich so ein bisschen versuchen wollen, auch dieses mit dem Joik-Gesang und so weiter so langsam mal in ihren Songs so ein bisschen ausklingen zu lassen, weil ich glaube, ansonsten ist ja die Band relativ erfolgreich auch. Zumindest so in Norwegen und auch in Skandinavien und dass sie da versuchen wollen, jetzt so ein bisschen auch auf eine andere Schiene zu gehen. Das ist jetzt sehr, sehr, radiotaugliche Musik, die sie da jetzt, mit dieser neuen Single rausgebracht haben. Aber mir gefällt es auf jeden Fall, zumindest ist ja, hat die Alexandra ja auch einen ganz tollen, ganz tolle Stimme. Und wie gesagt, da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das irgendwie halt geht. Ich glaube, inhaltlich wollen sie ja auch so ein bisschen so dieses typische, so was uns jetzt in Corona, wir wollen uns dann irgendwie, vielleicht verändern wir uns dann und oder andere wollen dann eben halt dann wieder mehr so zurück ins alte Leben und so weiter. Und dass das so ein bisschen auch in dem Song so mitverarbeitet wurde. Aber es fand ich, wie gesagt, auch ganz schön, kam jetzt am Freitag jetzt, glaube ich, das erste Mal irgendwie halt raus. Und die sind auch relativ fleißig. Also man hört eigentlich, ja. Da kommt, ich würde mal sagen, im Schnitt alle Vierteljahre kommt irgendwie eine neue Single zumindest raus. Also da ist schon mehr dahinter als nur noch Spirit in the Sky. Also da kommt vielleicht auch noch eine ganze Menge auf uns zu. Und wie hat's dir gefallen? Du bist ja eigentlich so ein Keno-Fan, ne? Ja, also ich glaube, es waren dieses Jahr sogar mehr als alle Vierteljahr. Also die haben ganz schön was rausgehauen. Da ist jetzt die Single gar nicht so mein Favorit. Also ich finde es ein absolut guter, okayer Popsong. Wie du sagst, das passt auch wunderbar ins Radio. Und natürlich, der Joik, er kommt ja trotzdem noch dann am Ende. Und die werden es auch nicht komplett ohne Joik machen. Weil erstens haben sie ja keine Verwendung mehr für Fred. Und zweitens ist das ja trotzdem noch sehr typisch Kano. Also daran erkennst du die ja dann. Ansonsten bist du ja wieder einfach bei Radiopop, wie es viele Bands machen können. Und deswegen werden sie sich das auch behalten, gehe ich mal stark davon aus. Aber ja, es ist, ich fand's gut, aber ich fand, es gab bessere Singles in diesem Jahr und nicht nur Monument. Ja. Ja, das sind, wie gesagt, dann so mal eine kleine Auswahl an Musik aus dem ESC-Land. Wir haben ja noch eine Playlist ESC Aftershow. Da haben wir so immer mal die neuesten Singles und Auskopplungen von ehemaligen ESC-Teilnehmern. Da sind auf jeden Fall diese vier Songs auch mit dabei. Ich habe noch von Manisha noch was Neues entdeckt. Ist da auch noch in der Playlist und natürlich auch die Dinge, die wir so jetzt in den letzten 12 Monaten da in diese Playlist reingeklickt haben. Also jedenfalls auch nochmal gute Musik, die ihr euch dann nebenbei nochmal anhören könnt. Ich glaube, wir müssen nach Deutschland kommen, kann das sein? Ja, ich glaube schon, ja. Leg mal vor. Du klingst noch nicht so begeistert, das ist schön, weil eigentlich ursprünglich hatte ich geplant, an dieser Stelle jetzt ein bisschen zu ranten. Und zwar darüber, dass ich super anstrengend finde, dass jetzt irgendwie so jede Hinz- und Kunstband irgendwie schreibt, wir wollen zum ESC und wir haben uns beworben, weil sie genau wissen, dass es dann Medien gibt, die darauf anspringen und sagen, oh mein Gott, Hinz- und Kunstband hat sich beworben für den ESC, ist das hier der deutsche Beitrag und so. Das klappt ja auch zuverlässig. Und dann hat sich aber ein bisschen was getan und wir haben jetzt tatsächlich eine öffentliche Bewerbung, die super hohe Wellen geschlagen hat und die wir jetzt auch an der Stelle nicht ignorieren können. Also was wir jetzt mal ignorieren, würde ich sagen, sind so Sachen wie zum Beispiel Eke Hüftgold hat sich ja auch stark hervorgetan damit und auf seinen Social Media Kanälen, ich will zum ESC, blablabla und so. Lass mal jetzt mal beiseite und ich glaube, wir hätten beinahe auch das jetzt beiseite gelassen, aber es ist einfach zu groß geworden. Eskimo Callboy sind im Rennen für Deutschland. Und im Rennen heißt im Moment eigentlich nur, sie haben ihren Song eingeschickt, weil es gab ja diesen offiziellen Weg, das einzuschicken bis Ende November an die ARD und dann wissen wir, dann wird das intern halt entschieden, wer die 5 sind, die dann im Vorentscheid antreten. Und wir wissen jetzt also nur, Eskimo Callboy haben gesagt, ja, wir haben uns da offiziell beworben. Was sie aber auch gemacht haben, ist, sie haben den Song rausgehauen, mit dem sie sich beworben haben. Weil, kann man ja, also man sollte sich mit einem Song bewerben und Kriterien natürlich. Wir haben längst nach dem 1. September, das heißt ja, kann man jetzt natürlich sagen, das ist der Song, mit dem wir uns beworben haben. Der heißt Pump It und der ist jetzt, glaube ich, eine gute Woche online und hat über 3 Millionen Views schon eingeheimst. Und das ist natürlich erstmal eine Hausnummer. Und dann haben sie dahinter noch Sony Music, die gleich mal ein Newsletter rausgeschickt haben. Und zwar, das ist jetzt kein ESC-Newsletter oder so, sondern ist der normale Presse. Also da kriege ich wirklich alles Mögliche, was Sony-Künstler so machen. Und da kam auch raus, ja, sie haben sich beworben. Und dann hat sogar der NMI aus England in seiner Online-Ausgabe, gibt den ja nur noch online, auch darüber berichtet. Also das schlägt schon ganz schöne Wellen jetzt gerade. Das, ja, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie hast du das aufgefasst? Oder hättest du mir eigentlich zustimmen wollen, dass es nervt, wenn alle irgendwie sagen, wir haben uns für den ESC beworben? Ja, das geht mir auch so und inklusive Eskimo Callboy. Dann wäre das jetzt dein Rant gewesen. Ich labere hier die ganze Zeit, du hättest einfach schimpfen können. Ja, nee. Das, erzähl ruhig weiter, du warst ja noch nicht fertig. Ne? Nö, eigentlich wollte ich dich jetzt mal damit ins Boot holen tatsächlich. Ja, ich habe so zwei Dinge. Das eine ist natürlich tatsächlich, ich glaube, dass sie ganz geschickt jetzt irgendwie versucht haben, ihre Bewerbung auch erfolgreich viral jetzt anzukündigen. Und jetzt haben natürlich auch alle wirklich darüber berichtet. Und das Zweite war so ein bisschen, als ich mir das angeguckt habe, ich bin wirklich hin und her gerissen. Ich will mich da auch gar nicht als so eine Spaßbremse da irgendwie jetzt auch so outen. Aber mir geht's einfach so, mir geht das gehörig auf den Keks, schon wieder so ein Spaßlied und dann auch noch irgendwie aus Deutschland. Das ist natürlich richtig. Es ist auch noch überhaupt nicht gesagt, ob sie überhaupt für den Vorentscheid überhaupt nachher überhaupt zur Sprache kommen. Die Bewerbung ist ja jetzt am 30.11. ausgelaufen. Jeder Mann, jede Frau konnte sich ja auf so einem Formular, konnte da seine Videos hochladen. Wir konnten auch, wie du schon sagtest, so ein Video sehen mit Icke Hüftgold, der dann auch so ganz großspurig, oh, jetzt bewerbe ich mich und jetzt habe ich das weggeschickt und ich habe mir dann so die Videos mal angeguckt von Eskimo Callboy. Die sind zumindest, die Videos sind natürlich ein bisschen professioneller als die von Jendrik irgendwie auch aufgenommen, aber nichtsdestotrotz habe ich auch so gedacht, ja, es ist so ein bisschen Deichkind, es ist so ein bisschen, was sagt man immer, auch so Hardcore-Metal oder so und mich hat es dann doch irgendwie mehr so erinnert an, wie die ESC-Kompakt-Kollegen die Hamburger Rotkehlchen damals mal so hochgeschrieben haben. Oh, und das Gott. Wird dann vielleicht irgendwie auch, das müsste kommen. Nee, man müsste ehrlicherweise, das ist anders. Ehrlicherweise muss man schon sagen, die ESC-Bubble ist da, glaube ich, im Moment sehr, sehr positiv drauf eingestellt. Finden viele sehr, sehr gut und das ist ja auch legitim, aber ich persönlich würde im Moment den Dingen, die wir so in den letzten 10 Jahren aus Deutschland so mitgekriegt haben, würde ich davon abraten, da in irgendeiner Form so à la Gildo Horn oder so einen auf Spaß und so weiter zu machen. Die sagen ja selber, dass sie auch im Grunde von ihren Texten her und so, es geht irgendwie um Sex, Rock'n'Roll und Drugs und irgendwie, es geht eigentlich um gar nichts und so. Das finde ich auch schwierig. Also ich tue mich damit sehr, sehr schwer, aber wie gesagt, man muss auch sagen, es ist jetzt sozusagen eine Berichterstattung, da hat sich eine Gruppe beworben und da sind jetzt viele drauf angesprungen. Und jetzt muss man mal sehen, ob die es wirklich schaffen, da in diese, da gibt es ja so eine interne Vorrunde, ob sie da vielleicht reinkommen oder ob sie gar nachher sogar auch beim Vorentscheid mitspielen. Wird man sehen. Also ich weiß nicht, wie ist da deine Meinung letztendlich dazu? Ich habe einiges an Gegenrede. Ich muss mal gucken, ob ich die koordiniert kriege zu dem, was du gerade gesagt hast, weil ich finde nicht, dass die sind wie die Hamburger Rotkehlchen oder so, weil das war ja wirklich, das war ja hausgemacht von ESC Kompakt. Ist ja okay. Habe ich ihnen ja auch persönlich gesagt, was ich davon halte. War ja dann in Ordnung am Ende. Kam ja auch nichts bei rum. Aber Eskimo Callboy, die sind ja schon eine Nummer. Also ich weiß nicht, ob du die kanntest vorher, bevor die sich jetzt beworben hatten, aber ich kannte die schon. Die sind halt nicht meine Art von Musik, weil das kann man jetzt auch über Pumped sagen, das ist ja viel Pop-Anteil und so, aber dann zwischendrin sind ja immer diese Scream-Momente, also wenn sie dann wirklich schreien statt singen und das ist halt nicht meine Musik. Aber ich kenne die schon, die sind auch schon relativ groß, die sind jetzt, also die sind nicht neu bei einem großen Label, wahrscheinlich waren sie auch vorher die ganze Zeit bei Sony, also das ist jetzt nicht dafür alles entstanden. Also die sind schon bekannt und sie sind zum Beispiel auch dadurch bekannt oder man kann es auch daran ein bisschen festmachen, die gehen jetzt im Januar, Februar auf eine Tour durch Deutschland und ihre Vorband ist Blind Channel. Mhm. Also Das mal so als Hausnummer, das ist jetzt, deswegen sagst du, es sieht professioneller aus als bei Jendrik. Klar ist es auch, da ist viel mehr dahinter. Die sind, die sind viel größer. Also die haben jetzt nicht zufällig Millionen Aufrufe auf diesen Videos. Und ich weiß auch nicht, wer jetzt wirklich positiv gestimmt ist, wenn es darum geht, die zum ESC zu schicken. Ist das die ESC-Bubble oder ist das deren Fanbase, von der sie natürlich gepusht werden? Weil was du sagst, ich weiß nicht hundertprozentig, ob die gut in diese ESC-Bubble passen. Wenn du sagst, ja, die singen irgendwie Sex, Drugs, Rock'n'Roll, das ist ja auch, das kann man ja auch gut und schlecht machen, und wenn man es zu platt macht, dann ist es ja wirklich irgendwie traurig, und dann ist es ja auch von der Art her eher so, wie soll man das jetzt am besten ausdrücken, ist dann eher so trauriger Männer-Hormon-Rock und eben nicht das, was zum Beispiel Måneskin verkörpern. Also, wenn du verstehst, was ich damit sagen will. Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die so ESC-kompatibel sind mit dem, was sie so ausstrahlen oder auch nicht. Aber ich gehe mit dir mit, dass es nicht wirklich eine Spaßnummer wieder braucht. Das ist aber das ist eigentlich auch ein geiler Aufruf, ne? Wir sind hier in Deutschland, bitte hören Sie auf mit diesen Spaßnummern. Also, ich bringe endlich mal ein ernstes Lied hier ran. Die Deutschen haben nichts übrig für Humor. Lassen Sie das bitte. So ist es nämlich. Genau. Aber ich habe noch eine Bonusfrage an dich. Welches Bandmitglied von Eskimo Callboy war mal im Dschungelcamp? Ach ja, das habe ich auch gelesen. Das sagt mir jetzt aber nichts im Moment. Ja, weiß ich. Habe ich auch gelesen. Hm? Der Drummer. Ah ja, okay. Und ich weiß. Der war nämlich. Achso, sorry. Ja, nee, und ich weiß, irgendeiner, wie heißt der, Koschinski oder so, der, mit dem haben sie auch irgendwie mal so ein Lied gemacht, der ist ja bei TikTok irgendwo auch unterwegs und bei YouTube als Busfahrer Kalle. Also es gibt ja so ein Videospiel, wo man Busfahrer spielen kann. Und er hat das irgendwie weiterentwickelt, indem er so ein gröliger Busfahrer dabei ist und seine Fahrgäste anschnauzt und so. Da gibt es wohl irgendwie auch so eine Verbindung. Deutschland schickt Busfahrer Kalle zum ESC. Ja, so alle ungefähr. Podcasts lösen sich traurig auf. Genau. Nee, ich habe immer eben gerade nochmal so durchgescrollt. Es gibt ja auch so Kommentare unter diesem Artikel da von ESC Kompakt. Da sind schon einige dabei, die, ja, super, und schickt das mal. Also da ist schon, und ich meine bei Twitter diverse Leute auch da, es gibt sicherlich auch zwischendurch Leute, die dann schreiben, ja, finde ich nicht gut oder so. Also ich mag es nicht. Werden wir mal schauen. Ich glaube aber, dass da doch noch eine ganze Reihe anderer Songs eingereicht werden, und ich würde mich wirklich auf gute Musik freuen, sage ich jetzt mal, was auch immer das bedeutet. Aber es ist, also ich glaube so, wir können ganz gut auf so Mallorca-Songs und so weiter, können wir, glaube ich, ganz gut verzichten. Also das passt nach Mallorca, das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, auch dieser Podcast ist ja auch so ein bisschen immer mal wieder dafür gedacht, auch den Leuten den ESC nicht nur als so eine Trash-Veranstaltung irgendwie nahe zu bringen. Und ich glaube, das läuft dem dann so ein bisschen entgegen, wenn wir sowas dahin schicken würden. Ja, das ist natürlich, wie du schon sagst, das ist jetzt ja auch alles erstmal nur Klappern, ne? Weil die entscheidende Frage können wir gerade nicht beantworten. Und zwar, lässt sich die Auswahl der ARD davon irgendwie beeinflussen? Also das wissen wir nicht, das werden wir dann irgendwann sehen. Und dann ist natürlich auch wieder die Gefahr da, dass es dann am Ende heißt, ihr hättet doch aber die schicken können, oder dass ihr da so eine Fanbase dann irgendwie, so wie Drangsal ja stolz erzählt hat, dass seine Fanbase irgendwie Eurovision.de dann zugespammt hat oder so. Die Fallhöhe hast du jetzt auch wieder, gut, kannst du eigentlich nicht viel gegen machen. Und ja, ich habe dann doch auch, muss ich dann wieder so den Twist machen, ja, es ist natürlich schön, wenn Leute von sich aus sagen, ey, wir haben Bock, da hinzugehen. Und das auch als größere und bekannte Band. Das ist das, was wir aber auch Jendrik immer noch zugute halten, egal wie ungut das alles ausgegangen ist. Den Punkt auf jeden Fall immer. Und das ist natürlich, das zeigt es jetzt auch. Aber ja, gut, da müssen wir jetzt mal wirklich abwarten. Das können wir auch so schnell gar nicht sagen. Aber ich habe jetzt wirklich nicht viel Lust darauf, dass jetzt noch mehr Bands kommen und sagen, wir übrigens auch und so. Wobei, ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt dadurch auch ein bisschen gestoppt wird, weil als Band, egal was du jetzt bringst, wahrscheinlich deren Aufmerksamkeit wirst du gar nicht kriegen, weil das jetzt einmal so groß war als, ja, aber da muss man dann auch nicht jedem irgendwie Aufmerksamkeit schenken, das ist dann auch gut. Genau. Machen wir hier auch nicht. Ich glaube, so eine Viertelstunde haben wir dem jetzt, glaube ich, Aufmerksamkeit gegeben. Naja, wie gesagt, das ist ja nochmal eine Sondersituation. Also das ist, ich finde das wirklich schon bemerkenswert und da kann man auch mal drüber reden, weil das ja jetzt doch eine Welle gemacht hat, die ja doch bei vielen irgendwie angekommen ist und das ist jetzt natürlich spannend zu beobachten. Also es kann natürlich auch sein, dass sich diejenigen, die jetzt da die Auswahl machen, doch davon beeindrucken lassen, ne? Dass sie sagen, okay, das ist ein Lied, das können wir uns vielleicht auch gut vorstellen, zumindest in der Vorausscheidung, und dann können die Leute ja drüber abstimmen. Ja, also mal abwarten, ne? Ja, gucken wir mal. Wir werden wahrscheinlich irgendwann im neuen Jahr, wenn wir es dann irgendwann erfahren, wer da in der Line-Up des Vorentscheids dann irgendwie halt auch auftaucht. Werden wir mal gucken, ne? Mhm. Dann war es das eigentlich erstmal so mit der Musik. Also mehr wissen wir im Moment auch nicht vom deutschen Vorentscheid. Da haben wir ja in der letzten Folge auch eine ganze Menge drüber erzählt. Und dann werden wir mal schauen. Irgendwann Anfang März soll ja dann auch dieser Vorentscheid stattfinden, wo auch immer. Das weiß man noch nicht. Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen wegen Corona zusammen und dann aber auch teilweise wahrscheinlich, weil da noch irgendwelche Showkonzepte so gegeneinander gehalten werden. Das werden wir dann mal schauen. Aber was jetzt besonders schön ist, ist ja auch, die ESC-Saison nimmt ja langsam auch so ein bisschen Fahrt auf. Und besonders schön ist jetzt gerade, dass in Estland, das Esti Laul, die haben jetzt vor ihrem Semifinale und dem Finale jetzt auch noch 4 Vorrunden vorgeschaltet. Die gibt es jetzt an allen Samstagen. Also wenn wir heute aufnehmen, ist noch die 4. Runde, steht noch bevor. Und dann ist sozusagen die Line-Up für die beiden Semis nachher im neuen Jahr dann auch schon festgelegt. Das war eigentlich ganz kurzweilig, weil diese Sendung ging immer nur eine Stunde. Es war auch mehr oder weniger eigentlich nur eine Clipshow. Es waren die Künstler, die dort angetreten sind, waren zwar da, aber das Video wurde dann immer nur eingespielt und dann wurde nachher per Televoting dann ausgewählt, wer ist dann weitergekommen. Und zumindest aus den 3 Teilnahmen wissen wir dann auch schon, wer da jetzt so dabei ist. Brauchen wir jetzt nicht so unbedingt runter deklinieren. Das gebe ich dann gleich mal weiter an dich, Sonja. Wer ist dir da aus dieser Liste irgendwie aufgefallen, die jetzt auch weitergekommen sind und die dir vielleicht schon ganz gut gefallen haben? Also erstmal, wenn man so ein bisschen Abstand von sich selber nimmt und drüber nachdenkt, ist es schon ein kleines bisschen bitter, wenn man denkt so, oh, es ist jetzt Mitte November und Samstagabend und was mache ich? Ich gucke mir das Viertelfinale vom estnischen ESC-Vorentscheid an. Ja, aber es war trotzdem schön, das irgendwie jetzt zu haben, also um irgendwie so einen Startpunkt zu haben und was man dann Samstagabend mal wieder gucken kann. Und wie du schon gesagt hast, diese Clipshow, eigentlich ja auch wirklich ein ganz nettes Konzept, weil das so dann schön kompakt irgendwie war. Also diese 10 Songs mit ein bisschen Gelaber zwischendrin, aber halt auch nicht zu viel. Und dann Abstimmung, zack, wie war es? 3 kamen per Televoting weiter, 2 per Jury oder so war das doch dann immer. Mhm. Und man kennt dann irgendwie die Auswahl. Und das ist doch irgendwie eine nette Vorbereitung auch auf die Halbfinals dann. Und ich habe mir ja eigentlich geschworen, nach der Enttäuschung der letzten Vorentscheidssaison, sagen wir es so, dieses Mal lässt mich das alles kalt und so. Natürlich lasse ich alles nicht mehr an mich ran, schalte die erste Show in Estland an und denke mir, ach du Scheiße, es macht mich völlig fertig, dass Stickrest da aussieht wie Christian Drosten. Ja, das stimmt. Aber 100 Pro. Also weiß ich nicht, ob sich der Look jetzt bis dahin rumgesprochen hat oder so, aber das hat mich schon etwas getriggert, gestehe ich. Im Gegensatz zum Song übrigens, der hat mich überhaupt nicht getriggert, den habe ich schon längst wieder vergessen. Mhm. Aber weitergekommen ist er trotzdem. Von daher ein bekanntes Gesicht mit neuer Frisur ist wieder da. Ja, im zweiten Viertelfinale ist mir dann auch jemand hängen geblieben und ich sag mal, das muss man selber gesehen haben, ne? Also Meister Jan war wunderbar. Das war so ein Typ mit Schluffi-Sound, mit irgendeinem, ich weiß gar nicht, wie man das Video beschreiben soll. Das war so eher in Armageddon reingemorpht, irgendwie mit seiner orangenen Weste. Also so eine Rettungsweste, es war speziell. Aber es hat mich irgendwie angesprochen. Es hat aber scheinbar nur mich angesprochen, weil es ist rausgeflogen. Da fällt mir gerade so ein, ich habe da irgendwie auf Englisch dann geschrieben, Estland, ich hätte ein paar Fragen. Das ist an dem Abend irgendwie mein bester Tweet geworden. Und da haben mir dann auch Leute geantwortet, es waren relativ viele Leute dann aus Estland, dass das irgendwie auch so eine Geschichte, glaube ich, von der Abfallwirtschaft oder so irgendwie was war. Der hat ja auch diese orangene Weste da irgendwie. Stimmt, halt das war an. Eher so ein Müllmann-Ding. Ja. Und das war wohl so ein ganz spezielles estnisches Ding. Aber wie gesagt, ist irgendwie nicht weitergekommen. Ich fand es auch nicht so besonders lustig. Also das war auch wieder so eine Geschichte, wo man dann so denkt, ja, man glaubt dann manchmal, da war ja noch so ein anderes Ding, so eine Elektro-Geschichte so mit irgend so ein Sex-Guy irgendwie, der es dann ja auch nicht geschafft hat. Wo man dann manchmal, das war eine Woche später. Ja, wo man dann manchmal so denkt, ja, das muss ja weiterkommen, weil das ja so witzig ist und so weiter. Und daran sieht man dann manchmal so, ja, so schlicht sind die Zuschauer dann auch nicht immer. Und das, Dankeschön, das kommt jetzt gut bei mir an gerade. Ist auch schön, dass du beides in einen Topf wirfst, weil das sind Welten dazwischen. Ja, ich fand's beides doof. Also ich fand's irgendwie nicht so großartig irgendwie. Ja, und ich fand das lustig, aber naja, man muss es mögen. Ich glaube, dir hat aber noch jemand ganz gut gefallen, ne? Ja, im dritten, und da war ich da wirklich nicht drauf vorbereitet, also unsere liebe Elina, die wir kennen als kieksende Operndiva, die ich ganz schlimm fand, hat jetzt einen Song, in dem sie nicht kiekst, sondern tatsächlich richtig singt. Also ich glaube, bis auf an einer Stelle, wo sie dann doch die Stimme mal auspacken muss, um zu zeigen, was sie kann. Remedy heißt der Song. Ist weitergekommen und ist tatsächlich bisher mein Favorit. Also ich finde, das ist ein sehr schöner Song. Der hat so ein bisschen für mich so Within Temptation-Vibes, ohne dass breitbeinige Typen mit E-Gitarre kommen und den Song für sich okkupieren. Ja, irgendwie schön. Also das dürfen sie gerne wählen, da wäre ich dabei. Ja, sie kann, also zum Ende hin hat sie, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen so Operngesang mit eingestreut, aber es ist schon ein bisschen, geht in eher eine poppigere Richtung irgendwie. Mich hat es vom Video her so ein bisschen so an so eine L'Oreal-Werbung oder so erinnert, passt ja auch im Moment gerade so ein bisschen. Das wäre nicht das erste Mal. Zur Weihnachtszeit irgendwie, aber wie gesagt, fand ich auch okay, weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich dann nachher der Gewinnersong wird. Wäre natürlich irgendwie klasse, wenn die sozusagen zweimal, also die war ja schon mal 2018 schon mal beim ESC dabei, und wenn sie es dann wieder schaffen würde, wäre natürlich irgendwie auch ganz schön. Mir hat ganz gut gefallen, der ist ja auch schon des Öfteren dabei, der Stefan mit Hope. Der hat diesmal so eine, ja, so Country-Pop-Nummer gehabt. Das Video war ja dann auch so in der Wüste und er hatte dann so einen Cowboy-Hut auf und so. Der hat aber live eine ganz gute Stimme. Der war jetzt irgendwie, ich glaube, seit 2018 ist der immer dabei gewesen, mal als Solist, mal als Teil einer Band. Der war eigentlich immer mit ganz guten Songs am Start. Ja, der Typ, wenn ich da kurz sagen darf, der ist ja, gefühlt ist der ja ständig dabei gewesen die letzten Jahre. Also das ist ja so einer, der macht einfach weiter, bis er dieses Ticket mal holt. Ja. Ich finde jetzt nicht, dass er unbedingt mit dem Song irgendwie sich das Ticket holen muss, weil ich habe das gesehen und gehört und dachte, ja, jetzt singt er jetzt irgendwie über die staubige Steppe von Estland oder was soll das? Also es ist halt gerade so, wenn man den in den letzten Jahren in so verschiedenen, ja, was heißt Rollen, aber in verschiedenen Songs, die er interpretiert hat, gesehen hat, dann ist das ein bisschen komisch, weil er ist jetzt nicht so als Country-Sänger aufgefallen die letzten Jahre. Und jetzt kommt er dann da mit dieser Country-Attitüde daher. Das ist, ja, also damit muss es jetzt nicht, warten wir noch mal ein Jahr und dann kommt er noch mal mit was Gutem und dann schicken wir ihn zum ESC. Ja, was natürlich so bei solchen Vorentscheiden wie dem Esti Laul, das ist ja in Schweden ähnlich so, die kommen alle auch irgendwie wieder und da ist es dann natürlich immer ganz schön, wenn man das so ein bisschen über Jahre verfolgt, was die dann auch so für eine Bandbreite irgendwie auch mitbringen. Das ist dann mal mit dem Genre versuchen, mal mit dem Genre, das ist natürlich dann auch immer ganz interessant. Das finde ich irgendwie ganz, was mir noch ganz gut. Wir sind heute nicht oft einer Meinung, merke ich gerade. Das macht ja nichts. Und was mir noch irgendwie auch ganz gut gefallen hat, das geht so ein bisschen in die Richtung von dem Song von Elina, ist Waterfall von Evelyn Samuel. Das finde ich ist auch so ein ganz eigener Song. Also ja, ich will nicht sagen, geht so in die Richtung von Enya, eigentlich in besser. Aber das hat auch so einen ganz besonderen Sound. Da bin ich auch mal gespannt, ob sich das für das Finale dann nachher auch qualifizieren kann. Also das finde ich dann irgendwie auch schon ganz schön. Ja, und ansonsten ist auch noch eine Schwedin dabei, Anna Sahine mit Champion. Ja, aber ich finde zumindest insbesondere so die, ich würde mal sagen, die erste Show hat mich nicht so wirklich überzeugt. Da waren wirklich nur so ein ganz paar. Die dritte Show jetzt zum Beispiel, dass du irgendwie noch geschrieben, ja, das ist eigentlich diesmal alles überwiegend in Englisch. Ja, stimmt. Aber da waren wirklich fast jeder Song oder relativ viele waren wirklich ganz gut. Und das mag ich eigentlich immer sehr gerne bei dem Estée Lauel, also dass sie da auch wirklich gute Musik, alles sehr unterhaltsam. Und ich habe so ein bisschen dann das Gefühl gehabt, dass hier, weil die dritte Show jetzt auch richtig gut war, dass heute vielleicht die vierte Show auch nochmal so ein Drankommer ist, weil ich mich auch so dran erinnern kann, auch dieses Jahr oder auch letztes Jahr beim Estée Lauel, dass man da auch eher tendenziell in das erste Semi eher so die nicht so tollen Songs reingesetzt hat und in das zweite Semi, was dann mehr so zum Wochenende war, dann die besseren Songs, weil wahrscheinlich da mehr Leute dann einschalten oder wie auch immer. Und das hatte ich jetzt bei den Vorrunden auch so ein bisschen den Eindruck, so dass die erste und zweite Show so, naja, aber so die dritten und vierten, dass das jetzt irgendwie so ein Knaller ist. Also da gucken wir mal. Aber Estée Lauel finde ich, das ist immer auch so, das sind immer so Termine, die gucke ich mir auch immer sehr, sehr gerne an. Das ist immer ganz schön. Was leider so in den letzten, würde ich mal sagen, 3 Jahren so war, nachher der Sieger war jetzt nicht immer so mein Favorit, wo ich so dachte, oh, da hattet ihr aber bessere Leute in der Auswahl. Aber es ist dann nun mal, so entscheidet das Land halt, ne? Es gewinnt eigentlich immer irgendein hübscher Mann, oder? Ja, also eine Zeit lang war das Estée Lauel, fand ich, hat es ein bisschen abgeflacht. Also so zu Beginn der 10er-Jahre waren das immer eine sehr gute Auswahl. Da haben sie eigentlich auch immer ganz gute Leute hingeschickt. Und so in der zweiten Hälfte der 10er-Jahre, da war so ein bisschen der Zenit überschritten. Aber mal gucken, wir haben jetzt die 20er-Jahre, vielleicht geht es jetzt wieder ein bisschen bergauf. Und da kommen jetzt auch dann mal wieder neue Leute dann auch dazu. Mal gucken. Estée Lauel, wir glauben an dich. Genau. Und dann haben wir noch, was haben wir denn jetzt noch? Tschechien. Ach ja, Tschechien, genau. Wir haben es gab eine Auswahl. Man kann, ich weiß gar nicht, ich glaube jetzt bis Freitag, was ist denn Freitag? Ich glaube der 17. oder so, kann man, glaube ich, noch im Internet für die Songs, die da zur Auswahl stehen, noch abstimmen. Nee, also entschieden wird es am Donnerstag. Also nehme ich an, dass Mittwoch die Deadline ist. Ah ja, dann ist das, genau, dann ist das irgendwie, glaube ich, so. Ja, jeder kann da irgendwie halt dann darüber abstimmen. Und ja, Sonja, du hast ja da auch schon mal drüber geschaut und hast auch schon eine Favoritin. Erzähl doch mal. Ich bin unfassbar parteiisch. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, wenn ich das jetzt so erkläre, was da alles passiert. Aber na gut, wir haben 7 Acts, die sich da jetzt sozusagen im Voting stellen. Das Voting setzt sich zusammen aus einer internationalen Jury zu 50% und die anderen 50% sind App-Votings. Das eine irgendwie in Tschechien und das andere kann jeder über die offizielle ESC-App machen. Also, ich weiß nicht, ob du es schon gemacht hast. Mhm. Ich mach's kurz vor Schluss, ich bin dann Zünglein an der Waage. Tada. Oha. Aber, aber nee, das heißt, man kann da teilnehmen, auch wenn natürlich dann Impact ist dann begrenzt, wenn das am Ende nur 25% zählt. Aber es wurden von allen 7 Acts gleich mehrere Videos veröffentlicht tatsächlich. Also es gab die Studio-Version, offizielles Video von allen und aber auch ein Live-Auftritt. Also wurden die einfach auf so eine kleine Bühne gestellt. Eigentlich fast ähnlich so, wie Deutschland intern ausgewählt hat, ne? So mit, wir stellen die jetzt mal auf eine Bühne und schauen, was sie da so hergeben. Das ist jetzt da auch mit rausgekommen. Das heißt, wir kennen sozusagen beides, Studioversion und Bühne, was ich eigentlich schon ziemlich geil finde, so für eine Auswahl. Also zumindest eine gute Grundlage, um eine Auswahl zu treffen. Ja, und es sind 7 Acts und ich sag mal so, wenn es Judy mit Jasinski nicht wird, dann glaube ich an gar nichts mehr. Das sticht so raus für mich, das ist so fantastisch. Also das ist einfach eine Künstlerin, die, man merkt schon, dass sie sich auch mit diesem Künstler-Alter-Ego, was es eigentlich gar nicht so ist, weil sie meinte, sie ist eigentlich auch als Privatperson so ähnlich drauf. Aber so, sie hat sich da Gedanken gemacht mit irgendwie Make-up, Klamotten und mit diesen langen Fingernägeln, wie sie da auftritt und so. Also da ist auch visuell richtig was dahinter. Und dann ist es dieses Verhuschte, aber trotzdem so mit Nachdruck. Und dann singt sie ja über Frauen in den tschechischen Wäldern, die irgendwie versuchen, Leute anzulocken und so. Alles ganz geheimnisvoll und alles richtig stark. Also ich habe das gehört jetzt vor ein paar Tagen und ich bin seitdem da völlig, völlig vernarrt in diesen Song. Also für mich muss es der werden und für mich hätte der auch richtig gute Chancen dann in Turin. Also gerade weil es, gucke ich jetzt sehr weit nach vorne, aber weil es dann auch wieder ziemlich atypisch ist, wenn du sagst, alle schicken irgendwelche Rockbands dahin oder so, dann ist das, was da sein muss. Also dann ist das, was catcht. Und eben nicht die nächste Altmänner-Rockband oder die nächsten, die so tun, als wenn sie Måneskin und sind es halt nicht, ja. Deswegen finde ich, das muss dahin. Und das kann da richtig was hermachen. Wenn Leute sagen, ja, das ist aber irgendwie nicht Mainstream oder so, ja, genau deswegen. Das ist ja der Spaß da drin. Also, weil alles andere, wenn man sich durch diese Auswahl mal durchhört, da sind auch ganz gute Popsongs und so dabei. Es sind auch schlechtere Popsongs dabei, also dieses Duo. Hm. Ich weiß nicht, ob das diese genau. Beiden, die By Now singen, das ist gerade dieses Live-Video, das habe ich gesehen und habe gedacht, Leute, das ist irgendein Kunstprojekt von Duncan Lawrence und Victoria von Måneskin. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das muss Satire sein auf irgendeine Art. Das können die nicht ernst meinen. Das ist so furchtbar. Und ja, alles andere ist so dazwischen. Die Acts, wo ich sage, ja, kann man sich gut anhören, ist vielleicht dann auch, ja, sind ja auch so Bands dabei, wo man sagt, die sind vielleicht so ein bisschen wie Lake Malawi, dass man sagt, ja, das sind irgendwie nette, gute, junge Bands, bei denen ich aber auch sagen würde, boah, ob die jetzt am Ende wirklich viel reißen, wenn man die jetzt zum ESC schickt, schwierig und so. Deswegen bin ich da so auf einen Judy-Trip. Ja, und dann kommt auch noch hinzu, nachdem ich heute Morgen mit The Roop gesprochen hatte, hatte ich kurz drauf noch einen Interviewtermin mit ihr. Also den habe ich mir dann auch gleich an Land gezogen, nachdem ich letzte Woche da so steil gegangen bin auf den Song. Und jetzt wünsche ich ihr noch mehr, dass sie gewinnt. Ja, also erstmal größtenteils finde ich die Auswahl auch irgendwie ganz, ganz schön. Bei der Judy, wir hatten ja neulich auch geschrieben, da habe ich glaube ich auch zurückgeschrieben, ja, ist natürlich sehr speziell. Das muss natürlich jetzt nichts heißen. Muss es sein. Aber so muss es sein. Mir fehlt so ein bisschen zum Ende hin irgendwie nochmal sowas wie eine Steigerung. Also dafür plätschert es für mich zu sehr irgendwie nur so hin. Aber ich kann das verstehen, mir geht das auch irgendwie so, es gibt irgendwas, man hört so einen Song und das catcht einen, warum auch immer. Und das ist ja dann auch schon immer eigentlich eine gute Geschichte, wenn das ganz vielen Leuten so geht, dann ist das natürlich sehr, sehr, sehr, sehr gut. Mir hat irgendwie dieses von Dormy, Lights Off, sehr, sehr gut gefallen, für die habe ich auch sogar abgestimmt. Das ist auch so eine Elektronummer, die ich aber sehr, sehr, sehr, sehr gängig finde. Mir hat auch noch Alice Mross oder Mraz irgendwie ganz gut gefallen mit Immer Be. Und ja, ich glaube, bei diesem Pärchen, ich glaube, er ist, glaube ich, Israeli, sie ist Französin, glaube ich, oder hat israelische und französische Wurzeln, glaube ich. Das ist so ein bisschen der Aufhänger bei den beiden. Ich habe jetzt gar nicht so noch weitergelesen, ob die irgendwie zusammen sind oder wie auch immer, aber das war so, ja, hat man aber auch schon vielfach irgendwie so gesehen. Ich bin mal gespannt. Boah, wenn die auch noch zusammen sind, die werden wieder so ein Trottelpärchen. Es gibt ja immer so ein Trottelpärchen in den ja, genau. Die wären das gewesen dieses Jahr. Genau, hier die, wie waren das aus Slowenien, ne? Diese, wo. Ja, und davor diese furchtbaren Spanier und so. Ach, ja, Gott. Ja. Ja, gut, das war ja noch schmalziger, aber bei den Slowenen, wo sie so ein bisschen so Yoko Ono-mäßig dann halt so völlig nur so ins Nichts geguckt hat und hat ihn immer machen lassen. Ja, wo man dachte und, so, ne? Blinzel zweimal, wenn du gefangen gehalten ja, bist. Genau, ich kann überhaupt nicht blinzeln, ich bin ein Roboter. Ja, genau. Es war irgendwie, aber man kann es bei Social Media immer wieder noch verfolgen, die beiden sind immer noch zusammen und es ist alles gut und so und die Spanier ja, ist alles gut, weiß man nicht. So, aber das Format, was die Tschechen sich da überlegt haben, ist erstmal ganz passabel. Ich lese es hier auch gerade, also bis zum 15. Dezember kann man da jetzt noch abstimmen. Und dann sind wir mal gespannt, wer da letztendlich nach Turin darf. Und dann haben wir wahrscheinlich Ende der Woche dann schon den nächsten Beitrag, den wir kennen. Das ist natürlich dann auch schon mal eine feine Sache. Ne? Wird meine erste herbe Enttäuschung dieses Jahr, ich sag's euch, ey, dann bin ich so böse. Wenn Tschechien das wirklich verkackt und nicht Jury wählt, dann wäre ich echt schon mal, also da, wenn man sich irgend so was generisches, Dance-Pop-mäßiges da raussucht, wenn man auch was richtig speziell Geiles haben kann, Dann wäre ich schon, ein bisschen böse. Andererseits, wenn es klappt, das wäre natürlich, ich finde, es wäre jetzt auch mal Zeit für so eine wholesome Vorentscheidssaison. Also in der auch mal die geilen Sachen durchkommen und man sich irgendwie ein bisschen freuen kann. Und natürlich für mich ist es jetzt auch gut, wenn ich jetzt so ein Interview geführt habe und da Antworten im Kasten habe, ist es natürlich auch beruflich ganz gut. Yeah. Das kommt ja auch noch dazu. Da kann man ja natürlich viel mehr mit anfangen, wenn es jetzt auch am Ende wird. Obwohl, ich habe ja auch gesagt, wir treffen uns garantiert irgendwie auch so nochmal wieder und reden irgendwo, weil sie wäre jetzt zum Beispiel auch bei dem Eurosonic Festival in Groningen gewesen. Mhm. Das ist ja immer so ein Branchentreffen, von dem ich auch erzählt habe, weil ich da zum Beispiel Jan-Ola Sand getroffen habe, als ich da war, da vor jetzt schon fast 2 Jahren. Da wäre sie auch aufgetreten. Es ist jetzt abgesagt und findet nur online statt. Das heißt, sie schickt da irgendwie was ein und wird dann da auf der Plattform, ich glaube, ist glaube ich sogar kostenlos, wird sie da auch so ein Showcase spielen und so. Also ich denke mal, bei so Gelegenheiten werde ich sie so oder so sehen und sie wird da so oder so ihren Weg machen. Aber das zum ESC wäre natürlich nochmal Qualität. Und, ja, weiß man nicht. Das will ich schon sehen. Ja sein, und dann fange ich nämlich auch an, erstmal überall Prag 2023 drunter zu schreiben und so. Und ja, ich träume jetzt noch bis Donnerstag und dann wird es mir zum ersten Mal in dieser ESC-Saison böse das Herz zerreißen. Ja, aber in welcher Vorentscheidssaison gibt es das, wo du mit allen Siegern irgendwie klarkommst? Also das ist ja immer, dass man was hat, wo man sich da auch wirklich drauf freut und dann wird es irgendwie der, wo man gedacht hat, der schafft es noch nicht mal ins Finale. Ich meine, das ist doch eigentlich ganz normal. Also insofern, dann wünsche ich dir mal, dass dein Wunsch für Tschechien weiterkommt irgendwie. Und ja, nach Prag möchte ich eigentlich auch mal gerne wieder. Das ist auch schon ganz lange her, dass ich schon da war. Ich glaube, da war das sogar noch ein Land. Und da war ich mal auf Klassenfahrt. Ja, das war, glaube ich, ein halbes Jahr, bevor die dann auseinandergegangen sind, Tschechien und okay. Ich vergesse das immer, weil Tschechien und Tschechoslowakei. Nee, Tschechien und wie heißt das andere Land jetzt? Nicht Slowenien, sondern Slowakei. Slowakei, genau. Und das war, glaube ich, ein halbes Jahr vorher, bevor die dann auseinander, das war, glaube ich, auch immer so zum Jahreswechsel war das dann irgendwie, wo sie sich dann entschieden haben, zwei Länder werden zu wollen. Und wie gesagt, ganz, ganz tolles Land, vor allen Dingen wird es dann auch nicht so teuer. Also das ist ja auch immer dann ganz schön. Also da gucken wir mal. Also ich bin ja Franz Kafka Ultra, von daher immer gerne Prag. Und wie gesagt, vielleicht kann ich es nur noch ein paar Tage durchziehen, diesen Traum, aber so lange ziehe ich ihn durch. Und ich hoffe, ich komme jetzt gleich noch dazu, dieses Interview weiter zu bearbeiten, weil es muss natürlich auch schnell raus. Es überlebt sich ja dann schon kommende Woche so oder so, weil ich natürlich jetzt auch mit ihr besprochen habe, was macht sie denn jetzt, bis diese Entscheidung gefallen ist und so. Also über sowas natürlich auch geredet. Von daher gibt es hoffentlich in den Shownotes jetzt auch schon einen Link zu dem, was ich da so mit ihr besprochen habe. Den setzen wir da rein, genau. Und sie hat sich selbst, das fällt mir gerade noch ein, sie hat sich selbst in der Auswahl als Underdog bezeichnet auch, weil das so gar nicht Mainstream ist, was sie macht und so. Aber ich glaube, so sehr Underdog ist sie dann auch nicht. Also ich finde schon, dass sie mit zu den Favoriten gehört von dem, was man da so hat. Also jetzt auch nicht durch meine Brille nur, sondern so generell, wenn man so an, keine Ahnung, jetzt kommen wir wieder mit Leuten, die auf Social Media posten, was sie irgendwie gut finden oder nicht. Das ist ja eigentlich nie repräsentativ. Aber wenn man sich zum Beispiel mal die Anzahl der Videoaufrufe anguckt oder so, da denke ich schon, dass sie da mit vorne dabei ist, ob es jetzt wird oder nicht. Also so ganz Underdog ist, ja, vom Stil her vielleicht. Und natürlich liebt auch jeder einen Underdog auf gewisse Art. Aber ein bisschen mehr Chancen kann sie sich da meiner Meinung nach schon ausrechnen. Naja, wir haben ja letztes Mal die Diskussion auch gehabt, was sollte man da zum ESC schicken. Und natürlich sagt man dann immer irgendwie, ja, soll nicht zu mainstreamig sein, soll nicht zu sehr nach Radio klingen und so weiter. Und klar, das ist natürlich Da gebe ich dir recht, das ist natürlich irgendwie so ein Beitrag, wo man denkt, ja, das läuft halt nicht überall und das wird vielleicht Aufsehen erregen. Zeigt sich da, wird man mal gucken. Kommt ja ein bisschen drauf an, wer da mit abstimmt, aber so wie ich das ja gesehen habe, ist ja die überwiegende Stimmgewalt liegt ja da in Tschechien und dann wird sich da, glaube ich, auch das Land so mit dem durchsetzen, was sie dann auch gut finden. Also werden wir mal gucken. Ich wollte mich doch nicht mehr aufregen. Auch das wirst du ja dich ja nicht nur über Tschechien dann aufregen. Ich glaube, da kommen ja noch so einige. Sag doch sowas nicht. Ja, das gehört leider dazu, wenn man sich für dieses Hobby entscheidet. Scheiße. Ja, dann gibt es eigentlich nur noch so zwei, ja, es gibt noch mehr, also ich habe schon noch überlegt, über Sanremo müssten wir eigentlich auch nochmal drüber gucken, das werden wir dann vielleicht mal im neuen Jahr irgendwie halt machen, aber es gibt vielleicht jetzt nochmal ergänzend zu dem, was wir letztes Mal noch übers schwedische Melodienfestivalen gesagt haben, es gibt jetzt auch die Termine und zwar zwischen dem 5. Februar und 12. März finden dann die jeweiligen Halbfinals, das Semifinale und das Finale dann statt. Was ich noch ganz witzig fand, irgendwie beim Aufschreiben, denk so, habe ich mich da jetzt verschrieben? Nein, es sind tatsächlich zwei verschiedene Städte, nämlich Linköping und Lidköping. Die liegen, keine Ahnung, 30, 50 Kilometer auseinander, sind aber zwei verschiedene Städte. Da habe ich noch so gedacht, wer da jetzt sich Karten besorgt, der muss aber sehr genau gucken, wo er dann hinfahren muss, dass er dann nicht auf einmal in der falschen Stadt irgendwie halt ist. Das so nochmal als kleines Schmankerl. Und was auch hier beim Melodiefestival natürlich immer ganz schön ist, es sind auch wieder diverse Leute wieder dabei, die wir dann auch schon in vergangenen Zeiten irgendwie gesehen haben. Also ich freue mich zum Beispiel auf Anna Bergendahl. Die ist ja damals 2010 sogar beim ESC angetreten, als eine der ganz wenigen, die sogar das Finale nicht erreicht haben, mit einem verhältnismäßig guten Song. Die war aber auch jetzt schon 2019 und 2020 dabei. Robin Bengtsson ist wieder dabei, der 2017 auch für Schweden angetreten war. Und wen haben wir da noch? Klara Hammerström, die ja im letzten Jahr auch mit so einem Überraschungssong halt angetreten ist. Auch John Lundvik sehen wir wieder, Lisa Ajax. Da kenne ich immer noch diesen Witz, Ajax Amsterdam gegen Spüli Lissabon. Ist dann irgendwie, ja. Gottes Willen. ja, wie gesagt, man kann sich wieder auf viele, viele wiederkehrende, ich wollte beinahe sagen Wiedergänger, aber wiederkehrende Sänger irgendwie freuen. Und wie gesagt, am 5. Februar geht's dann los und da schalten wir dann auch wieder alle dann auch ein, also das Melodiefestival. Ich bin mal auch gespannt, wie das jetzt wird, weil das ist ja das erste Melodiefestival, was nicht mehr unter der Regie oder unter der Hand von Christa Björkmann stattfindet. Der ist ja jetzt im Moment in Sachen USA-Contest unterwegs. Und da werden wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie war das? Ich kann seinen Geist im Line-Up aber deutlich spüren, muss ich gestehen. Ja, ich glaube, da wird wahrscheinlich auch erstmal so einiges wieder fortgeführt. Wie gesagt, dieses Anders Chansen haben sie jetzt ja ein bisschen umgestaltet. Das ist jetzt nur noch das Semifinale, haben wir ja letztes Mal schon darüber gesprochen. Wie ist das bei dir so? Guckst du eigentlich Melodiefestivalen? Oder wie ist das bei dir so vom es ist ja, einige Leute sind ja große Liebhaber und müssen das unbedingt gucken. Und wie ist das bei dir so? Ja, also so großer Liebhaber jetzt nicht. Das Problem bei Melodiefestivalen ist, dass das immer zu einer Zeit aufploppt, in der natürlich mehrere Vorentscheide laufen. Das heißt, es ist dann sowas, was ich mir, also gerade wenn es nicht das Finale ist, was ich dann immer so parallel gucke mit ein paar anderen Sachen. Also, dass ich dann darüber schalte und darüber schalte, du kennst das ja selber, dass man versucht, so zumindest die musikalischen Beiträge überall mitzukriegen, aber ob man da jetzt den nächsten halbgaren auf Schwedisch vorgetragenen Gag über sich selbst jetzt mitkriegt oder nicht, ist dann nicht so wichtig. Aber also ich versuche es natürlich zu verfolgen, wenn es geht, aber ich brenne da jetzt nicht ewig drauf. Aber ja, es stimmt schon, dass sich da jetzt nicht so viel getan hat die letzten Jahre. Und jetzt auch bei dem Line-Up, weißt du, da denkst du wieder so, ja, Alter, aber du warst doch schon beim ESC, jetzt lass doch mal die anderen. Also so, dass da jetzt wirklich mehrere da auch noch hinkommen, die halt einfach ihre Chance schon hatten, das finde ich dann immer ein bisschen zu arg, muss ich sagen. Also, dass welche kommen, die halt schon in der Vorausscheidung waren und sagen, sie wollen aber und probieren sie jetzt nochmal, ist okay. Das ist mir immer ein bisschen zu viel dann auch. Und ja, aber ich werde es schon irgendwie verfolgen. Aber mir fällt bei der Gelegenheit ein, der Geist von Christa Björkmann, liebe Intelligent Music Project, The Ghost of Christa Björkmann wäre ein wunderbarer Bandname für euch zum Beispiel. Könnt ihr haben, schenke ich euch. Ist besser als eurer. Das wäre doch eigentlich auch mal ein Sendungstitel, ne? Mal sehen, ob du dich traust. Wenn ihr das hier hört, wisst ihr, ob Sascha sich getraut hat. Ja, müssen wir, da haben wir doch schon mal, weil wir uns immer sehr lange überlegen, was wir denn eigentlich dann mal oben drauf schreiben. Das wäre doch. Ja, aber dann, ich weiß, was, weißt du, was unser Bandname wäre nach der heutigen Diskussion? Na, Christa Björkmann und die Spaßbremsen. Auch gut. Auch gut. Also, weil das könnte auch so ganz mieser Schlager sein. So. Ja. Vorband von Icke Hüftgold oder so. Ja. Ja, merkt ihr das mal? Wir werden da am Ende der Sendung nochmal drüber reden. Ich merke mir das. Ich hab das direkt schon eingereicht, dass es als Marke gesichert wird, gerade ja, eben. Wunderbar. Klasse. Ja, ich will da auch gar nicht so jetzt reinhämmern. Ich gucke es mir natürlich an, weil ich das als Musiksendung, als Unterhaltungssendung sehr, sehr schätze, dass sie da wirklich ein sehr rundes Unterhaltungskonzept über die vielen Jahre da gestrickt haben. Das finde ich ganz großartig. Meine Musik ist es überwiegend eigentlich nicht wirklich. Was ganz praktisch aber ist, die haben das jetzt mittlerweile eigentlich so geil aufgezogen, dass man sich sogar das Melodiefestival dann am Sonntag, also ich glaube bis Sonntag, Montag, ist immer noch mal die letzte Runde auch noch mal aus der Konserve, kann man sich dann angucken. Das heißt, dann hat man da immer so ein bisschen noch die Möglichkeit, das, was sonst parallel da so läuft, sich dann live anzugucken und bei Melodiefestivalen da vielleicht reinzuklicken. Also das ist dann immer noch mal auch noch mal ein ganz guter Tipp. Also manche Länder haben das ja tatsächlich sehr stark professionalisiert. Aber auch wir werden natürlich wieder auf escgreenroom.de unter ESC Live unter dem Link da auch wieder die Termine auflisten und nachher dann auch die Livestreams, die dann auch anliegen. Da braucht ihr nicht so lange zu suchen. Und da ist natürlich dann auch jeweils dann das Melodiefestival von Schweden dabei. Ja, Höflichkeitsplural. Du wirst das machen. Ja, aber es ist ja unser Projekt. Also so ja nun nicht. Ja, aber das trägst du immer super zusammen. Das ist, da will ich keine Blumen für. Das ist dein Ding. Ja, ist mir heute gerade so aufgefallen, das könnte sich eigentlich mal die ARD irgendwie auch mal aneignen, da vielleicht in der Mediathek irgendwie so eine Rubrik. Weiß ich auch gar nicht, ob das überhaupt rechtlich irgendwie möglich ist. Aber wenn es möglich wäre, dass man da irgendwie so eine Rubrik machen würde, und dass man da alle Vorentscheide da irgendwie über die Mediathek irgendwie gucken kann, was da so rund in Europa stattfindet. Das wäre ja mal ganz gut. Das groß, wird rechtlich, ne? Nicht gehen, aber ja. Bring die nicht auf Ideen, dass die auch am Ende alles verlinken, so wie du das machst, weil das sind ja unsere Klicks. Ja, genau. Aber wir wollen ja gerne, dass ihr das auch dann guckt, und wo ihr das guckt, das ist ja dann auch egal. Ja, dann wollte ich eigentlich nur noch mal kurz anteasern, weil das jetzt dann stattfindet, wenn wir auch erstmal so gar nicht weiter eine Sendung haben. In Albanien, das Festival i Kengis ist bereits schon in der 60. Ausgabe und wird dieses Mal an drei Abenden nach Weihnachten am 27., 28. und 29. Dezember stattfinden. Das ist sicherlich auch ein Festival eher so für Liebhaber. Ich gucke mir das auch schon die letzten Jahre immer an, und in meinen Augen, auch gerade was die Präsentation angeht, wird es immer besser. Wir setzen euch nochmal so ein Recap in die Shownotes, da kann man sich dann nochmal alle Lieder nochmal so im Schnelldurchlauf irgendwie anhören. Da ist einiges Schönes dabei. Und jedenfalls kann man sich darauf freuen, dann werden wir wohl am 29. Dezember voraussichtlich auch schon den Beitrag aus Albanien dann hören. Es ist ja manchmal so, dass sie das dann nochmal verändern, bis hin zu, dass sie sogar einen ganz neuen Song für den Sieger des Festival i Kengis dann irgendwie gestalten. Das hoffen wir dann nicht. Aber da kann man dann vielleicht schon mal ausmachen, wer wird denn für Albanien beim ESC irgendwie halt antreten. Also ich werde mir das wahrscheinlich tatsächlich auch mal antun, und dann können wir da ja vielleicht auch noch mal so zwei, drei Sätze in der nächsten Ausgabe dann fallen lassen. Ja, hast du schon durchgehört? Ich habe mir noch nichts angehört davon. Die Songs stehen ja tatsächlich schon fest, ne? Ja, da sind ganz schöne, also dieser Recap, beziehungsweise auch auf der Seite vom albanischen Sender ist es diesmal ganz nett, da haben sie die einzelnen Videos, man kann die sich auch in voller Länge angucken, da kann man sich die, da sind die Songs praktisch, die Sänger sind wie in so eine Art Comic oder so dargestellt und dann fliegen da eben halt dann so die Lyrics dann irgendwie halt dann auch so rein, ist natürlich alles überwiegend dann in Albanisch, da sind modernere Sachen dabei, da sind Sachen, die so ja eher halt sehr landestypisch irgendwie halt sind. Da ist mir jetzt nicht jetzt irgendwas schon so wirklich ins Auge oder ins Ohr gefallen, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Manchmal ist es ein bisschen ungünstig, das fällt dann manchmal sogar auf Heiligabend, das haben sie in den letzten Jahren dann öfter mal gemacht, aber ich glaube, da die auch das Ausland da so teilweise mit drauf guckt, haben sie es wahrscheinlich auch ein bisschen so dahingehend verschoben, dass es dann halt auch mehr so nach Weihnachten irgendwie halt stattfindet. Aber so zwischen den Jahren ist man ja dann doch irgendwie auch ein bisschen fauler auf dem Sofa und kann sich das dann, glaube ich, auch ganz gut irgendwie dann auch anschauen. Ich würde mal tatsächlich noch mal kurz kleine Werbung machen für Eurovision.de. Die haben jetzt, ich glaube, letzten Montag war das, glaube ich, bekannt gegeben, dass der Songcheck auf Eurovision.de mit Alina und Stefan wieder zurückkommen. Eurovision.de hat ja eine Umfrage gemacht über diesen ganzen Auftritt des NDR in Sachen ESC und da ist dabei herausgekommen, dass also die Community unbedingt die Songchecks wieder haben möchte und darüber hinaus ist wohl auch geplant, dass ab Vorentscheid der deutsche Beitrag auch in einer Dokumentation auch bis zum ESC auch mitverfolgt wird. Da soll es dann wohl auch eine Doku dazu geben. Da sind wir mal gespannt. Also aus dieser Umfrage heraus wird es dann wohl auch ein paar Neuerungen geben. Aber auf jeden Fall soll der Songcheck von Eurovision.de in der Woche zwischen dem 20. April, das ist ein Mittwoch, bis 23. April jeweils abends um 20.15 Uhr auf Eurovision.de stattfinden. Und da sind wir mal gespannt. Da kann man wieder mitchatten und auch seine Kommentare dann abgeben. Und sie gehen dann durch alle, was sind das jetzt, 40, 42 Teilnehmerländer, gehen sie durch und geben dann wieder ihre Kommentare ab. 41 sind es und ja, sehr 41. Gut. Also okay. Also noch, wer weiß, wer da noch rausfliegt und zurückzieht, soll es ja alles mal gegeben haben. Letztes Jahr sind wir auf 39 geschrumpft, aber ja, ich finde es super, dass es zurück ist, weil also wir haben es ja alle bedauert, als es mal abgeschafft wurde jetzt zwischendrin und es gehört einfach dazu. Genau. Dann habe ich jetzt noch ein letztes und zwar Sonja und ich haben uns was überlegt. Überlegt. Müsst ihr euch jetzt Anführungszeichen dazu denken. Awkward Anführungszeichen überlegt. Also Sonja und ich treten ja immer vor jeder Saison in Vertragsverhandlungen und wir haben eigentlich einen guten Vertrag irgendwie ausgehandelt und hinterher ist mir dann aufgefallen, oh, wir haben den Anhang Junior Eurovision gar nicht verhandelt. Und Sonja wollte auch gar nicht mehr zurück in diese Verhandlung und insofern möchte sie nicht so gerne über den Junior Eurovision irgendwie halt sprechen. Nein, ist Quatsch, aber ihr habt das ja schon ja in diversen letzten Folgen irgendwie halt so verfolgt. Ich kann das auch total verstehen, dass Sonja eigentlich mit diesem Junior ESC nicht so viel am Hut hat, ist eigentlich auch gar nicht gerne guckt und so weiter. Und ich glaube, du bist ja jetzt schon das dritte Jahr, also die letzten zwei Male sozusagen musstest du gucken. Und ich hatte mir dann irgendwie tatsächlich überlegt, ja Mensch, sag mal, wenn du da eigentlich gar nicht so viel Lust drauf hast, ich hätte da jemanden im Auge, mit dem ich das vielleicht irgendwie machen könnte. Und Sonja hat da auch gesagt, oh ja, klar, das mach doch mal. Also ich glaube, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, Sonja, wenn ich das so sage. Ja, natürlich. Und ja, und insofern bin ich jetzt auf die Idee gekommen, jemanden, den ihr auch schon kennt, und zwar aus einer unserer letzten Songchecks in diesem Jahr, nämlich Bastian Jansen, der ja sehr aktiv bei TikTok unterwegs ist und dort mit seinen Usern auch spielt und auch ganz witzige Videos macht. Er ist ja Grundschullehrer und ist auch natürlich ESC-Fan. Und ich hatte ihn dann gefragt, ob er vielleicht Lust hätte, mit mir zusammen eine Sonderfolge zum Junior-ESC zu machen. Und das war eigentlich ganz witzig. Wir haben dann auch schon vorher mal miteinander telefoniert und wir haben so ein bisschen uns unterhalten, wie wollen wir das vielleicht aufziehen und so weiter. Und er hat tatsächlich jetzt auch seine Schüler mit einbezogen und hat da Songs auch im Unterricht irgendwie halt vorgespielt und hat da auch so schon mal so ein bisschen sich reingehört in die ganze Geschichte und hat da so ein bisschen nochmal so eine Rückmeldung, ich sag mal, von den Fachleuten. Und das wird, glaube ich, nochmal ganz, ganz interessant. Von der Zielgruppe, würde ich sagen. Genau, von der Zielgruppe. Und wir werden jetzt, der Junior ESC, der findet ja jetzt am 19. Dezember in Paris statt. Und das werden wir dann sozusagen nach diesem ESC, werden wir diese Sonderfolge machen. Die werdet ihr spätestens vor Weihnachten, werden wir damit rauskommen. Das heißt, ihr habt jetzt wieder volle Packung jetzt mit dieser Folge und dann auch schon in der nächsten Woche dann mit der nächsten Folge, mit der Sonderfolge zum Junior ESC oder in der übernächsten Woche besser gesagt. Und da werde ich dann mit Bastian zusammen, wir werden dann aber auch nur rein über den Junior ESC irgendwie halt sprechen. Und ja, und ich würde mal sagen, ich schicke dann Sonja mal in den Podcast-Urlaub, auch wenn sie dann natürlich zwischen den Jahren ja weiterhin arbeitet, aber dann eben nicht für den ESC Green Room und ich sie dadurch ein bisschen entlaste und sie sich nicht wieder durch irgendwelche durch irgendwelche albanischen Beiträge mit irgendwelchen hohen Kinderstimmen irgendwie halt sich da durchquälen muss. Habe ich das richtig erzählt? Ja, also wenn das jetzt keine Win-Win-Win-Situation ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist wahr, das stimmt. Ja, nee, das ist sehr gut. Aber weißt du, was mir neulich mal aufgefallen ist, über was ich so nachdenke, wenn ich nicht sofort einschlafen kann, kommt jetzt ein bisschen komisch, aber egal. Der Junior ESC hat doch Altersspanne inzwischen 9 bis 14, ne? Ja, 9 bis 14, richtig. Mhm. Und der große ESC ist ab 16. Mhm. Warum hasst die EBU 15-Jährige? Ja, da gibt es eine Lücke, das stimmt. Das ist wahr. Die müssen dann ein Jahr warten. Das finde ich auch irgendwie komisch, dass man da nicht sagt, also bis dahin, wo man dann zum ESC kann, dass man bis dahin auch sozusagen die Altersspanne macht. Das finde ich auch komisch. Ja, geht mir ähnlich. Siehst du, jetzt hast du auch was, womit du das Schäfchen zählen ablösen kannst. Also als wäre dieser Junior ESC nicht schon komisch genug, aber diese Regelung zu sagen und dann lässt man da jetzt irgendwie den einen Jahrgang, also ist ja jetzt... Weiß nicht, es geht, glaube ich, nicht nach Jahrgang, oder? Es ist, wenn das Event stattfindet, musst du so und so alt sein wahrscheinlich. Ja, ich glaube, beim ESC ist ja auch komisch. So, es ist ja immer das Finale. Am Finaltag musst du 16 Jahre alt sein. Ja. So, und ich denke, das wird beim Junior ESC genauso sein. Ja, das ist halt dann. Ich kann ja nur noch mal ganz kurz noch mal, damit ihr da auch so ein bisschen im Bilde seid. Also es gibt ja den Junior ESC, der wird hier in Deutschland im Kika übertragen am 19. Dezember. Das ist ein Sonntag um 16 Uhr. Das Event geht ungefähr 2 Stunden. Radiomoderator Konzi, den kennt man ja auch aus dem NDR Songcheck, ist dann der deutsche Moderator. Und den Junior ESC moderieren Olivier Minet, Elodine Gossin und Carla, die wir ja mit dem Song Bim Bam Toi, ja bei TikTok auch ein sehr viral, sehr erfolgreicher Song geworden ist. Die drei moderieren das Ganze. Ich habe heute noch, muss ich übrigens nochmal dran denken, das in die Shownotes zu packen, die Vivi-Blogger haben da ein schönes Video, wo sie einmal so durch diese ganze Halle da mal so filmen, wie das Ganze aussieht. Das ist sehr, man sieht, also natürlich sieht man den Eiffelturm Aber man sieht auch so, da ist eine Pariser Brücke irgendwie nachempfunden. Es sieht sehr so Musical-mäßig irgendwie halt aus, die Bühne. Also das wird, glaube ich, ganz, ganz toll. Es gibt ja ein Juryfinale und ein Finale. Das Juryfinale ist für Publikum abgesagt worden. Da hat man dann doch kein Publikum zugelassen, aber beim Finale sind Leute zugelassen. Die müssen allerdings auch während der Veranstaltung auch die Masken auflassen. Und sie dürfen, ich glaube, 3G ist dort zugelassen, also geimpft, genesen oder getestet. Und wollen wir mal hoffen, dass es da nicht zu allzu vielen Infektionen irgendwie halt kommt. Aber wir freuen uns natürlich auch ganz besonders. Und ich habe schon mit Bastian auch schon öfter mal darüber geschrieben. Ich glaube, der ist heiß wie Frittenfett. Also der will das jetzt auch mit mir hier zusammen machen. Und ich freue mich da jedenfalls sehr, sehr doll drauf, dass wir das hier hingekriegt haben. Ja, mal sehen, ob ich nächstes Jahr noch einen Job beim ESC Green Room habe. Doch, das hast du auf jeden Fall. Aber ich weiß zum Beispiel, ich habe auch in der aktuellen Folge vom Merci Cherie Podcast, die ja dieses Ranking gemacht haben mit allen Null-Punkte-Songs, ist auch eine sehr hörenswerte Folge. Die haben da so am Anfang, haben sie auch immer so einen kleinen Nachrichtenblock und da haben sie dann auch beide so gesagt, ja, über den Junior ESC gehen sie mal drüber hinweg. Also die sind, glaube ich, auch nicht so große Fans von diesem Ding. Aber das macht ja nichts. Also kann man ja auch gut finden oder nicht. Also das ist ja auch ganz normal. Aber natürlich ist dieser Podcast natürlich nach wie vor hauptsächlich findet hier der richtige Eurovision Song Contest irgendwie halt statt. Und darüber wollen wir natürlich auch drüber reden. Aber ich glaube, wir haben da eine ganz gute Lösung gefunden und dann schicken wir Sonja mal in den Urlaub. Yes. Ja, das wäre jetzt erstmal unser Überblick auf das, was im Moment für uns relevant war im ESC-Land. Weiß ich, Sonja, hast du noch irgendwas, was dir jetzt noch vielleicht heute noch ganz schnell eingefallen ist? Darüber müssen wir jetzt noch unbedingt reden. Prag 2023. Hast du schon? Da müssen wir drüber reden. Hast du schon ein Hotelzimmer dir besorgt? Ja klar, und auch ohne Stornierung, weil no risk, no fun. Ja genau. Ja, das nenne ich mal mutig. Das ist doch super. So, ich habe in Prag tatsächlich einmal in dem Hotel geschlafen. Also da gibt's ein Hotel. Das war nicht immer ein Hotel, das war nämlich früher ein Versicherungsgebäude und es war das Versicherungsgebäude, in dem Franz Kafka gearbeitet hat. Mhm, okay. Und das ist inzwischen ein Hotel und da kannst du schlafen. Ah. Und ich habe noch nie so ehrfürchtig geschlafen wie in dieser Nacht in diesem Hotel. Oha. Fällt mir gerade so als völlig random Geschichte zu Prag ein. Ja, gut, das werden wir uns dann mal behalten und wenn wir dann so in der nächsten Saison dann über Prag reden, dann können wir das ja nochmal ein bisschen vertiefen. Das ist ja auch ganz cool. Ja. Okay, dann machen wir den Sack zu und dann würde ich mal sagen, ihr hört uns auch schon dann auch in 14 Tagen wieder mit der neuen mit der Sonderfolge. Ich hoffe, das hat euch wieder sehr gut gefallen. Die Hinweise, wie ihr euch an uns wenden könnt, gleich nach diesem Outro. Und wir wünschen euch jedenfalls auch erstmal, Sonja, dir wünsche ich auch schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und das wünsche ich natürlich auch. Ach Gott, der ganze Scheiß kommt ja auch wieder. wünsche ich dir auch, wollte ich sagen. Und das wünschen wir natürlich auch unseren Hörerinnen und kommt gut ins neue Jahr, bleibt vor allen Dingen gesund, lasst euch nicht anstecken. Haltet so gut wie möglich auch ein bisschen Abstand von den Leuten und so weit, wie ihr das natürlich beruflich und so weiter könnt. Es kommt ja noch so einiges epidemiemäßig auf uns zu, aber trotzdem lassen wir uns das irgendwie halt auch nicht vermiesen und freuen uns auf ein schönes Weihnachtsfest, auch mit all euren Lieben und euren Freunden, Bekannten, wie auch immer ihr das gerne wollt. Und dann werden wir uns wieder gesund und munter dann im neuen Jahr dann auch hier wieder mit Sonja dann auch wieder zusammenfinden. Und dann geht's ja auch schon Richtung Turin. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen guten Tag, guten Mittag, guten Abend und bis bald. Tschüss. Tschüss.